Hörbilder. Jänner 1945. Ein Zug fährt durch Deutschland. Aus dem zerstörten Berlin Richtung Süden. An Bord? Deutschlands führende Wissenschaftler am Uranprojekt. Der sogenannte Uranverein reist mit einem Auftrag, der im Bombenhagel Berlins undurchführbar ist. Nun, 11:55 evakuieren die Forscher ihr kostbares Material nach Baden-Württemberg. Ziel? Ein idyllisches Dorf namens Haigerloch. Dort soll der erste deutsche Atomreaktor in Gang gesetzt werden. Operation Epsilon und die Mutter der Atombombe. Ein Hörstück von Susanne Ayub. Die Vorgeschichte. Kurz vor Weihnachten 1938 schreibt der Chemiker Otto Hahn an seine langjährige Kollegin Lise Meitner im Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem von einem Experiment mit unerklärlichem Ausgang. Es ist jetzt gleich 11 Uhr abends. Um 11:45 will Strassmann wiederkommen, sodass ich nach Hause kann. Es ist nämlich etwas bei den Radiumisotopen, das so merkwürdig ist, dass wir es vorerst nur dir sagen. Unsere Radiumisotope verhalten sich nicht wie Radium, sondern wie Barium. Vielleicht kannst du irgendeine fantastische Erklärung vorschlagen. Die Physikerin Lise Meitner ist zu dem Zeitpunkt bereits auf der Flucht vor den Nazis im schwedischen Exil gelandet. Als ob ich in der Wüste lebte. Sie fühlt sich unglücklich, von ihrem Forschungsgebiet und ihren Kollegen abgeschnitten und einsam. Meitner erkennt, unterstützt von ihrem Neffen, dem Physiker Otto Robert Frisch, dass Hahn und Strassmann etwas Sensationelles gelungen ist. Sie antwortet Otto Hahn am 01.01.1939: Wir haben eure Arbeit sehr genau gelesen und überlegt, vielleicht ist es energetisch doch möglich, dass ein so schwerer Kern platzt. Bei einem Weihnachtsspaziergang im verschneiten Wald stellen Tante und Neffe die erste physikalische Theorie zur Kernspaltung auf. Lise Meitner hat die Fähigkeit, unvoreingenommen in eine neue Richtung zu denken. So gelingt ihr die richtige Deutung in wenigen Tagen. Meitners Neffe ist Assistent des renommierten dänischen Atomphysikers Niels Bohr. Er sucht dessen Rat. Liebes Tantal, heute habe ich mit Bohr über das platzende Uran sprechen können. Die Unterhaltung dauerte nur 5 Minuten, da er sofort und in allem mit uns einig war, auch mit unserer Ansicht, dass dieser Zerfall eines schweren Kernes in 2 große Stücke ein Vorgang ist, der unter gewissen Energien gar nicht, schon wenig darüber, aber sehr leicht geht. Lise Meitner schreibt darauf ihrem alten Freund Hähnchen: Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass ihr wirklich eine Zertrümmerung zum Barium habt und finde das ein wirklich wunderschönes Ergebnis, zu dem ich dir und Strassmann sehr herzlich gratuliere. Und die haben dann auch die Erklärung des Prozesses eigentlich zuerst erkannt und die konnten das dann erklären. Hähnchen, sei still. Von Physik verstehst du nichts. Wir waren die Chemiker. Wir haben eigentlich gar nicht gewusst, was wir taten. Wer wirklich gewusst hat und verstanden hat, was wir taten, war die Lise, denn die war die Physikerin. Wenige Tage später spricht Niels Bohr bei einem Vortrag in New York über das Experiment. Deutschen Wissenschaftlern ist die erste Spaltung eines Atomkerns gelungen. Schon während des Vortrags verlassen Physiker den Raum und eilen in ihre Labors, um das Experiment zu wiederholen. Am 06.01.1939 erscheint in der Zeitschrift Naturwissenschaften der Aufsatz über die erste Kernspaltung. Als Autoren firmieren Otto Hahn und sein Mitarbeiter Fritz Strassmann. Lise Meitner schreibt zuvor an Hahn, dass Sie in der nächsten Veröffentlichung doch Ihren Anteil an der Entdeckung zum Ausdruck bringen könnten. Aber wenn ihr keine Lust dazu habt, ist's mir auch recht. Der Aufsatz macht Kernforschern auf der ganzen Welt klar, dass die im Atomkern eingeschlossene Energie durch Kettenreaktion technisch wie militärisch genutzt werden kann. Eine Sensation. Die Frage ist nur, wer baut damit die erste Superbombe? Der Zweite Weltkrieg steht vor der Tür und ein Wettlauf um die Entwicklung der Kernenergie beginnt. Werden die Deutschen ihn gewinnen? Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. 6 Jahre später. Der Krieg nähert sich dem Ende. Die deutsche Atombombe ist nicht zum Einsatz gekommen. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Wie weit ist die deutsche Forschung überhaupt? Und was passiert nun mit ihren Erkenntnissen? ALSOS, eine Organisation des amerikanischen und britischen Geheimdienstes aus Militärs, Wissenschaftlern und Dolmetschern, ist speziell zur Beobachtung des deutschen Uranprojekts gegründet worden und operiert seit 1942. Leiter ist Oberstleutnant Boris Pasch. Hello. Yes. Im Dorf Haigerloch dämmert den deutschen Wissenschaftlern, darunter Werner Heisenberg, Karl Friedrich von Weizsäcker und Walter Gerlach, dass die Zeit für ihren Großversuch Berlin 8 nicht mehr reicht. Es wird beschlossen, die Arbeit am Uranreaktor zu unterbrechen und nach überstandenem Krieg fortzusetzen. Vorher aber sollen noch alle Spuren verwischt werden. Die Wissenschaftler verwahren das Forschungsmaterial in einem Metallkanister, der in einer Jauchengrube versenkt wird. Das Uran wird in einem Kartoffelacker vergraben. Dann macht sich Werner Heisenberg per Fahrrad auf den Weg zu Frau und Kindern nach Oberbayern. Die 270 Kilometer lange Tour endet mit seiner Festnahme. Stop. Sir, stop, please. Ja. Good morning. Mein Name ist Colonel Pasch. Spreche ich mit Professor Werner Heisenberg? Ja. Bitte folgen Sie mir. Es war ein Gefühl, wie es ein zu Tode erschöpfter Schwimmer haben mag, der zum ersten Mal wieder den Fuß auf festes Land setzt. Noch vor Ort beginnt Pasch die erste Vernehmung. Wie wir zu zweit in den Sesseln sitzen, fängt draußen eine wilde Schießerei an. What the hell? Der Colonel springt mit der MP im Anschlag auf die Terrasse. Ich selbst bin noch zu bewegt davon, dass nun endlich das eingetreten ist, was ich seit vielen Jahren erwartet, gefürchtet, gehofft hatte. Dass ich dem Feuergefecht mit völliger Ruhe und in bester Stimmung zusehe. Ein Major meldet dem Colonel, dass ein SS-Mann getötet, 2 verwundet und gefangen seien. Der Rest sei geflohen. Die Geheimdienste überwachen Werner Heisenberg schon lange. Der Begründer der Quantenmechanik und Nobelpreisträger für Physik ist die Number One der 10 Physiker, die von ALSOS gefangen werden. Die Zeit drängt, denn noch immer ist nicht bekannt, was den deutschen Forschern in den 6 Jahren seit der ersten Kernspaltung gelungen ist. Haigerloch, this has the utmost priority. Um jeden Preis muss verhindert werden, dass sie ihr Wissen zu den Falschen tragen. Zu den Sowjets oder den ebenfalls nicht zu trauenden, weil kommunistenfreundlichen Franzosen. Ein unscheinbarer Eingang führt in Haigerloch zu einem trapezförmigen, in den Felsen gehauenen Raum, der als Bierkeller dient, bis er kurz vor Kriegsende den ersten deutschen Atommeiler beherbergt. Hinter dem Rücken der Franzosen, die schon 2 Tage davor mit ihren marokkanischen Truppen im nahen Hechingen einmarschiert sind, demontieren Mitglieder des ALSOS-Kommandos den Reaktor und verfrachten seine Einzelteile per Flugzeug nach Amerika. Mein Name ist Werner Karl Heisenberg, geboren am 5. Dezember 1901 in Würzburg. Bereits beim ersten Gespräch mit Heisenberg wird klar, dass die Sorge der Ermittler unbegründet war. Heisenberg, der sich und die deutsche Wissenschaft an der Spitze der Forschung wähnt, gibt ausführlich Auskunft über das deutsche Uranprojekt. Verblüffende Erkenntnis für das Ermittlerteam. Die deutsche Atombombe ist eine Fata Morgana. Die deutschen Physiker werden ihrem Volk erklären müssen, warum sie keine Atombombe gebaut haben. Dabei stehen sie vor dem delikaten Thema, entweder ihre fachliche Unzulänglichkeit einzugestehen oder sich dem Vorwurf zu stellen, die Kriegsanstrengungen ihres Landes sabotiert, das heißt Landesverrat begangen zu haben. So der Kommentar von Paul Rossbaut. Der österreichische Chemiker arbeitete während des NS-Regimes in Berlin als Agent für den britischen Geheimdienst. Er half jüdischen Verfolgten, darunter auch Lise Meitner, Deutschland zu verlassen. Auf der Fahndungsliste, ganz oben, Werner Heisenberg. Weiters, Freiherr von Weizsäcker. Nicht nur hinter den deutschen Physikern waren die Alsos-Leute her. Die Auerwerke in Oranienburg, wo Uranplatten und Uranwürfel hergestellt wurden, lagen im sowjetischen Einflussbereich. Um den russischen Zugriff zu verhindern, führte Alsos einen Luftangriff durch. 600 Bomberflugzeuge warfen 1600 Tonnen Spreng- und Brandbomben ab. Die meisten Todesopfer waren Häftlinge und Zwangsarbeiter aus dem KZ Oranienburg. Am 23. April 1945 ist ein Großteil der gefangenen Physiker schon in Heidelberg beim Verhör. Darunter der Nobelpreisträger Max von Laue, Heisenbergs rechte Hand Karl Wirz, Otto Hahn, Entdecker der Kernspaltung, und Karl Friedrich von Weizsäcker, Inhaber eines Lehrstuhls für theoretische Physik in Straßburg. Weizsäcker, durch Familienbande mit der höchsten Ebene des Nazi-Apparates in Kontakt, ist für die Amerikaner einer der gefährlichsten Gegner. Die übrigen stoßen erst später zur Gruppe. Alles findet unter strikter Geheimhaltung statt. Die Physiker sind keine Kriegsverbrecher. Sie stehen nicht unter Anklage. Sie sind Gefangene und gefährliche Geheimnisträger, werden aber nur als Special Guests, besondere Gäste, angesprochen. Von dem Moment an, als sie Deutschland verlassen, erfährt niemand von ihren Familien das Geringste über ihren weiteren Verbleib. Die Operation Epsilon nimmt ihren Lauf. 8. Mai 1945. Der Krieg in Europa geht zu Ende. Hitlers tausendjähriges Reich versinkt in Schutt und Asche. Der deutsche Admiral Friedeburg unterzeichnet die bedingungslose Kapitulation. Die 10 wichtigsten Atomforscher des Landes befinden sich zu der Zeit in wechselnden Quartieren an verschiedenen Orten Frankreichs und Belgiens. Doch im Chaos des Kriegsendes ist es auf dem Kontinent nicht möglich, eine streng geheime und konspirative Internierung zu gewährleisten. Am 3. Juli stehen die 10 deutschen Wissenschaftler am Flughafen von Lüttich. Beim Anblick des kleinen Flugzeugs macht sich Unbehagen breit. Eine Dakota! Wer steigt als Erster ein? Vielleicht wollen sie uns über dem Atlantik abstürzen lassen. Mit einem nagelneuen Flugzeug? Glaubt ihr das? Na schaut, jetzt fliegen doch noch 2 Engländer mit. Das Sonderflugzeug landet in England auf einem Flughafen der Royal Air Force, Thamesford. Nicht weit entfernt befindet sich die Stadt Godmanchester. Von dort geht es weiter nach Farmhall. Ein alter Landsitz, freistehend, in einer parkähnlichen Landschaft und umgeben von einem großen Garten. Ein Backsteinbau, ohne besondere Architektonik. Schlicht, aber doch gefällig. Schreibt Karl Friedrich von Weizsäcker in sein Tagebuch. Die Einrichtung ist ziemlich veraltet, aber anheimelnd. Besonders froh sind wir über eine kleine englische Bibliothek, die uns allerhand Lustiges und Interessantes bietet. Bemerkenswert sind vor allem die vielen, vielen Bilder an den Wänden. In diesem abgelegenen Landgut werden die 10 deutschen Wissenschaftler und ihre ebenso große Wachmannschaft, Engländer mit deutscher Muttersprache, untergebracht. Hinter den Bildern befinden sich Mikrofone. Der Leiter des Bewachungsteams heißt Major Rittner, Offizier im britischen Geheimdienst. Man rechnet damit, dass die Deutschen über Dinge diskutieren werden, die sie in den Verhören nicht offenbart haben. Alle Gespräche werden transkribiert und ins Englische übersetzt. Die Tonträger, es handelt sich um mit Schellack überzogene Metallscheiben, danach neu beschichtet und wieder verwendet. Ein Teil der sogenannten Farmhall-Protokolle erschien 1993 in dem Buch Operation Epsilon von Professor Dieter Hoffmann. Die vollständige Ausgabe der britischen und amerikanischen Aufzeichnungen wurde erst 30 Jahre später, im Jahr 2023, publiziert. Sie dokumentiert den gesamten Zeitraum der Internierung. Ich frage mich, ob hier Mikrofone eingebaut sind. Mikrofone? Oh nein, so gerissen sind die nicht. Ich glaube nicht, dass sie die richtigen Gestapo-Methoden kennen. Sie sind ein bisschen altmodisch. Ist Werner Heisenberg wirklich so naiv? Das darf bezweifelt werden. Auch fällt an den Protokollen auf, dass wichtige Gespräche häufig im Freien geführt werden. Gehen wir zum Rosenbeet? Gute Idee. Es waren 10 Forscher in Farm Hall. Die galten für fürchterlich harmvoll. Beim jüngsten Gericht erschienen sie nicht, denn sie saßen noch immer in Farm Hall. Karl Friedrich von Weizsäcker zählt mit 32 Jahren zu den jüngsten der Gruppe. Er unterhält seine Schicksalsgenossen zu verschiedenen Anlässen mit Gedichten. Anfangs ist die Stimmung sehr angespannt. Sie haben keine Nachricht von ihren Familien. Sie dürfen vorerst keine Briefe empfangen und keine verschicken. Ihr Aufenthaltsort ist und bleibt geheim. Sie sind keine Kriegsgefangenen, keine Kriegsverbrecher. Festgehalten werden sie auf der Rechtsgrundlage eines alten englischen Gesetzes. Im Krieg können Personen bis zu 6 Monaten ohne konkrete Begründung festgehalten werden. Detained as guests of His Majesty. At His Majesty's pleasure. Während das Volk im Nachkriegsengland schlecht ernährt und unter erbärmlichen Umständen vegetiert, führen die deutschen Professoren ein vergleichsweise luxuriöses Leben. Breakfast, Cornflakes oder Porridge, Schinken und Ei, Marmelade, Toast und Butter. Mittags und abends gibt es Rumpsteaks und andere Braten und sehr oft Pommes frites. Kein Wunder, dass wir alle rapide zunehmen. Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Man hofft im Dezember auf den schöneren Mai. Es hängt sehr viel für euch und Deutschland davon ab, dass ihr einseht, was ihr habt geschehen lassen. Ein Weg für euch wäre, eine offene Erklärung abzugeben, dass ihr euch bewusst seid, durch eure Passivität eine Mitverantwortung für das Geschehene auf euch genommen zu haben und dass ihr das Bedürfnis habt, soweit das Geschehene überhaupt gut gemacht werden kann, dabei mitzuwirken. Aber viele meinen, es sei zu spät dafür. Diese sagen, ihr hättet erst eure Freunde verraten, dann eure Männer und Kinder, indem ihr sie in einem verbrecherischen Krieg ihr Leben habt einsetzen lassen. Und schließlich hättet ihr auch Deutschland selbst verraten, weil ihr, als der Krieg schon hoffnungslos war, euch nicht einmal gegen die sinnlose Zerstörung Deutschlands gewehrt habt. Das klingt erbarmungslos und doch glaube mir, es ist ehrlichste Freundschaft, warum ich dir das alles schreibe. Lise Meitners Brief bleibt unbeantwortet. Otto Hahn bekommt ihn in Farmhall nicht zu lesen. Auch später, als er ihn schließlich erhält, schweigt er dazu. 6. August 1945. Die deutschen Uranwissenschaftler sind seit einem Monat in England interniert. Major Ridner, der britische Bewacher und Betreuer, sucht vor dem Abendessen Otto Hahn in seinem Zimmer auf. Er hat eine Flasche Gin und zwei Gläser in der Hand und teilt mit: Präsident Truman hat soeben im Radio verlautbart, die Amerikaner haben eine Atombombe auf eine japanische Stadt fallen lassen. Ich will es nicht glauben, aber der Major betont, dies sei eine amtliche Nachricht des Präsidenten. This is the BBC Home Service. Here is the news. Hahn bricht zusammen. Er fühlt die persönliche Verantwortung für den Tod von Hunderttausenden. Es ist seine Entdeckung gewesen. Schon damals, als er die Tragweite der Kernspaltung erkannte, wollte er sein Leben beenden, bekennt er später. Als ich hörte, wurde ich zunächst herangeholt, allein unter Ausschluss der Öffentlichkeit von einem englischen Offizier, einem Hauptmann, der mir diese Tatsache mitgeteilt hat. Und meine Reaktion war natürlich die, dass ich gesagt habe, das ist ja schrecklich oder das ist ja entsetzlich. 100.000 unschuldige Japaner, die können doch nichts dafür. Das habe ich damals auch noch gesagt. Das hat mir dann der Engländer gesagt. We don't mind about 100.000 Japs if we save one of our people. So ungefähr hat der Mann gesprochen. Also er war eben ein typischer Nationalist als Engländer. Er hat gesagt, uns stören die 100.000 Japaner gar nicht, wenn die rumkommen. Wenn wir nur ein oder zwei unserer Engländer retten, dann ist das schon gut. We don't mind about 100.000 Japs, hat der Mann gesagt. Beim Abendessen erfahren die anderen die Nachricht von der Bombe. Es folgt skeptisches Schweigen. Ich glaube kein Wort von der ganzen Sache. Es ist schrecklich von den Amerikanern, das getan zu haben. Ich meine, es ist Wahnsinn. Das kann man nicht sagen. Ebenso gut könnte man sagen, es ist der schnellste Weg, den Krieg zu beenden. Das ist es, was mich tröstet. The Daily Telegraph schreibt auf der Titelseite: Allies invent atom bomb, first dropped on Japan. In den nächsten Stunden gelangen die Geschehnisse in vollem Umfang an die Öffentlichkeit. Um die 100.000 Menschen, die Zahlen divergieren, sind in Hiroshima im atomaren Feuer verbrannt. In den Tagen darauf nehmen die Todesopfer durch Verstrahlung täglich zu. Mehr als die Hälfte der etwa 250.000 Bewohner Hiroshimas sterben, darunter viele Zwangsarbeiter aus China und Korea. Eine Weltkatastrophe hat sich ereignet. 3 Tage später folgt der Abwurf der zweiten amerikanischen Atombombe auf die japanische Stadt Nagasaki, Standort des Rüstungskonzerns Mitsubishi. 130.000 Menschen sterben insgesamt. Die Langzeitfolgen durch Strahlenkrankheit dauern bis heute an. Menschen, die der Uranbombe im Umkreis von 800 Metern ausgesetzt sind, verbrennen in Sekundenschnelle zu rauchenden Klümpchen Kohle, während ihre inneren Organe verdampfen. Manche ihrer Schatten brennen sich bei 6000 Grad Hitze in den Asphalt und auf Mauern ein. Die Berichte von Überlebenden entwerfen ein unvorstellbares Szenario. Die Hitzewelle lässt die Haut sofort Blasen werfen. Die Druckwelle reißt dann die Haut von den Blasen. Augenzeugen erscheinen diese umherwandelnden Menschen, die ihre Haut verloren haben, wie wandelnde Gespenster der Stadt, in der sich eine beängstigende Stille ausgebreitet hat. Alle Vögel und Insekten sind mit einem kurzen Knistern verschwunden. Zwei 2016 besuchte Barack Obama als erster amerikanischer Präsident die Stadt Hiroshima. Er warnte vor den Folgen eines neuen Nuklearkrieges. Für den Einsatz der amerikanischen Atombomben auf Japan fand er kein Wort der Entschuldigung. Der Weg zur Bombe. Das größte kernphysikalische Experiment der Welt, genannt Manhattan Project, startet nach dem Angriff Japans auf Pearl Harbor am 11. Dezember 1941 unter der wissenschaftlichen Leitung des Atomphysikers Robert Oppenheimer. Eine dem Automobilsektor vergleichbare Industrie, mit einem viele Millionen Dollar Budget und bis zu 150.000 Mitarbeitern, entsteht in Rekordzeit. Gigantische Anlagen zum Bau des Atomreaktors werden errichtet. Unzählige Experimente erproben unterschiedlichste Verfahren zur Isotopentrennung, um das waffenfähige Uran-235 zu gewinnen. Im Kampf gegen das Böse. Wir sind im Wettlauf gegen Hitlers Bombe. Against the awesome power of nuclear energy. Buildings of various materials went up. $1 million worth of equipment was installed. Die neu entwickelte Waffe wird zum ersten Mal im Juli 1945 in New Mexico gezündet. Ihre Stärke und Wirkung übertrifft alle vorherigen Berechnungen. Der darauf folgende radioaktive Niederschlag kontaminiert Boden und Wasser und kostet viele tausend Amerikaner das Leben. Bis 2024 zahlte der amerikanische Opferfonds den Geschädigten 2,5 Milliarden Dollar aus. Lise Meitners Neffe, Otto Robert Frisch, ein wichtiger Mitarbeiter des Manhattan Projects, erlebt die Reaktion auf den Abwurf von Little Boy, wie die Atombombe auf Hiroshima genannt wird, in Los Alamos. Hiroshima ist zerstört worden. Der Pilot Paul Tibbets des Bombers B-29 Enola Gay startet am 6. August 1945 von der Insel Tinian im Pazifischen Ozean. Um 8.15 Uhr wirft er die Bombe Little Boy über Hiroshima ab. Paul Tibbets bleibt mit vielen Auszeichnungen dekoriert bis 1966 in der Air Force. 1976 spielt er bei einer Airshow in Texas die Bombardierung nach, wonach sich die US-Regierung bei Japan entschuldigt. Tibbets kommentiert, er habe niemanden beleidigen wollen. I did what I was told to do and I was damn proud of it. Ich tat, was zu tun war und war verdammt stolz darauf. Schockiert über die Begeisterung der Amerikaner, wendet sich Otto Robert Frisch in der Folge von der Atomphysik ab. Er wird Biologe. Auch in Oppenheimers Leben ist es ein Wendepunkt. Später schreibt er, was ich niemals getan habe, ist, mein Bedauern auszudrücken über das, was ich in Los Alamos getan und bewirkt habe. Lise Meitner wird von den Zeitungen als die jüdische Mutter der Atombombe gefeiert, wogegen sie heftig protestiert. Nichts falscher als das. Ich habe keine Atombombe gebaut. Ich habe sie auch nicht geworfen. Soll das tatsächlich das Resultat meines Lebens für die Wissenschaft sein? Als eine von ganz wenigen nimmt Meitner nie an einer Waffenentwicklung teil. Die Einladung zum Manhattan Project schlägt sie 1943 aus. Ich will mit einer Bombe nichts zu tun haben. Bis zum Schluss hofft sie, dass sich das Unterfangen als unmöglich erweisen würde. Außerdem komme ich mir ja wie eine Betrügerin vor, wenn mich das amerikanische Judentum so besonders lobt, weil ich jüdischer Abstammung bin. Ich bin konfessional nicht jüdisch und fühle mich den Juden nicht stärker verbunden als anderen Menschen. Ist es nicht in einer Zeit, da man so sehnlichst hofft, dass alle Rassenvorurteile aus der Welt geschafft werden mögen, sehr bedauerlich, wenn die Juden selbst solche Rassenvorurteile dokumentieren? Ich habe manchmal das Gefühl, ich wäre in eine Art Narrenhaus geraten. Ein Film über mein Leben? Nein, danke. Die Wissenschaftler in Farm Hall haben bis zum 6. August 1945 keine Ahnung vom Manhattan Project. Dass die Amerikaner nach der Entdeckung der Kernspaltung in Deutschland so rasche Fortschritte machen konnten, ist ihnen unerklärlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es in den nächsten 20 Jahren möglich sein würde. Ich glaube nicht, dass es was mit Uran zu tun hat. Es muss eine verhältnismäßig kleine Atombombe sein. Eine Handbombe. Ich bin froh, dass wir sie nicht hatten. Das ist eine andere Sache. Die abgehörten Farm-Hall-Protokolle dokumentieren die allmähliche Erkenntnis der deutschen Forscher, dass den Amerikanern gelungen ist, woran sie bis zuletzt gescheitert sind: einen Atomreaktor in Gang zu setzen. Es ist uns nicht gelungen, weil alle Physiker im Grunde gar nicht wollten, dass es gelingt. Wenn wir alle gewollt hätten, dass Deutschland den Krieg gewinnt, hätte es uns gelingen können. Das glaube ich nicht, aber ich bin froh, dass es uns nicht gelungen ist. Die Geschichte wird festhalten, die friedliche Entwicklung der Uranmaschine fand in Deutschland unter dem Hitler-Regime statt, während die Amerikaner und die Engländer diese grässliche Kriegswaffe entwickelten. In der Gruppe herrscht keine Einigkeit und die Diskussion wechselt ständig die Themen. Gab es überhaupt genügend Uran für eine deutsche Bombe? Hätten sie mit der gleichen Energie, die von den Amerikanern aufgewendet wurde, Erfolg gehabt? Wie, wenn die deutschen Fabriken von den amerikanischen Bomben zerstört waren? Und je nach Zusammensetzung der Gruppe, lag der Misserfolg nicht vor allem an den beteiligten Wissenschaftlern? Im Grunde meines Herzens war ich wirklich froh, dass es eine Maschine sein sollte und nicht eine Bombe. Das muss ich zugeben. Was Heisenberg als Maschine bezeichnet, ist der Atomreaktor, den er mit den anderen Mitarbeitern des deutschen Uranprojekts aus Berlin nach Haigerloch evakuiert hat. Das deutsche Uranprojekt entwickelt sich völlig konträr zum Manhattan Project. Die Wissenschaftler des Uranvereins forschen in verschiedene Richtungen. In der Gruppe herrscht keine Einigkeit und kein Vertrauen, sondern im Gegenteil Konkurrenz. Heisenberg und Weizsäcker sind Theoretiker. Sie führen keine Experimente durch, während die Amerikaner unablässig experimentieren, bis der Erfolg da ist. 1942 will Rüstungsminister Albert Speer Geld für die Herstellung einer Atombombe zur Verfügung stellen. Heisenberg und Weizsäcker nennen eine lächerlich geringe Summe, worauf Speer den Glauben an das Projekt verliert. Waren die deutschen Kernforscher tatsächlich so weltfremd? Der Alltag in Farm Hall ist gut organisiert. Der Vormittag ist immer der Zeitungslektüre gewidmet. Nach 12 Jahren gleichgeschalteter Nazi-Presse gibt es einen unglaublichen Hunger nach Zeitungsnachrichten. Von Zeit zu Zeit wird ein Ausflug aufs Land veranstaltet. Aus London reisen immer wieder interessante Persönlichkeiten an. Unter ihnen: Stellen Sie sich vor, Charles Darwin. Ein bedeutender britischer Physiker, Enkel des berühmten Naturforschers. Er stellt die Frage, was Sie als Wissenschaftler angesichts der Atombombe vorhaben. Die große Schwierigkeit der Diskussion, unser erstes Interesse gilt unserer Zukunft, während Darwin und die anderen zunächst am Schicksal der Welt interessiert sind. Major Rittner kommentiert in den Farm Hall-Protokollen: Das ist angeborene Einbildung dieser Leute. die immer noch glauben, sie seien das Herrenvolk. Allgemein scheint man die Einstellung zu vertreten, dass der Deutsche Krieg ein Missgeschick gewesen sei, das den Deutschen durch die Arglist der Westmächte aufgezwungen wurde. Einige Wissenschaftler betreiben Sport. Otto Hahn macht täglich einen Dauerlauf und freut sich an seiner wachsenden Kondition. 10 Kilometer in 58 Minuten. Andere treffen sich zu Spaziergängen im Garten, konspirativen Gesprächen beim Rosenbeet, widmen sich ihren philosophischen und anderen wissenschaftlichen Studien. 2x in der Woche gibt es wissenschaftliche Vorträge, häufig gehalten von Heisenberg. Jeden Abend versammelt sich die Runde der internierten Wissenschaftler zum gemeinsamen Essen. Manchmal liest ihr Bewacher und Betreuer, der zweisprachige Major Rittner, zur Verbesserung ihrer Englischkenntnisse aus Dickens' Oliver Twist vor. Danach folgt der gemütliche Teil. Bridgepartien und Bier, oft bis nach Mitternacht. Dennoch nagt die Langeweile an ihnen und die Sorge um die Zukunft. Walter Gerlach, einer der älteren Generation, er war Görings sogenannter Bevollmächtigter, der Leiter des deutschen Uranprojekts, erleidet eines Abends einen Weinkrampf. Wir werden nicht mehr lange am Leben bleiben. Ihr könnt sicher sein, dass es viele Leute in Deutschland gibt, die sagen, dass es unsere Schuld ist. Sind Sie deprimiert, weil wir nicht die Uranbombe gebaut haben oder weil die Amerikaner es besser konnten als wir? Aber auch in England fühlen sich einige nicht ihres Lebens sicher. Heisenberg stellt fest. Selbst wenn man wollte, es bleibt keine Möglichkeit mehr, zu den Russen zu wechseln. Aber in Deutschland, wenn... Lieber in Deutschland verhungern, als in Russland arbeiten. November 18, 1945, ein Sonntag. In die schwankende Stimmungslage platzt die große Nachricht. Herr Hahn, lesen Sie mal. Also, ich habe jetzt gar keine Zeit. Das ist aber wichtig für Sie. Da im Daily Telegraph, Seite 3. The Swedish Academy of Science announced today Nobel Prize Awards for 1944 and 1945. Professor Otto Hahn, 66, of Germany. Das ist ja... Ich... Zur Feier gibt es Rumsteak. Aus London werden Torten, Rotwein und Gin herangeschafft. Schlager des Abends ist der für den Jubilar verfasste Nobel Prize Song. Detained since more than half a year sind Hahn und wir in Farm Hall hier. Und fragt man, wer ist schuld daran, so ist die Antwort Otto Hahn. Und jeder weiß, dass Unglück kam infolge Splitting von Uran. Und fragt man, wer ist schuld daran, so ist die Antwort Otto Hahn. Otto Hahn erhält für seine Entdeckung der Kernspaltung den Nobelpreis für Chemie. Lise Meitners Vorarbeit bis 1938 und die physikalische Theorie, die sie und ihr Neffe erstellten und die erst den Erfolg des Experiments bestätigten, werden übergangen. Auch Hahns Assistent Fritz Strassmann geht leer aus. Die offizielle Bestätigung der Schwedischen Akademie bleibt vorerst aus. Da Otto Hahns Aufenthaltsort nach wie vor geheim ist, bekommt er auch keine Erlaubnis, zur Preisverleihung nach Stockholm anzureisen. Weizsäcker kommentiert bei der Silvesterfeier mit einem seiner Limericks. Es war ein Kollegium in Schweden, das verlieh seinen Preis nicht an jeden. Doch kriegt man ihn mal, so ist's auch noch fatal. Denn man kommt nicht von Farm Hall nach Schweden. Where is Otto Hahn? Fragt die britische Zeitung Sunday Pictorial am 18. November 1945 spöttisch. Die neueste Atombombe ist die Nachricht aus Stockholm, dass Hitlers Atomexperte Otto Hahn aus Berlin den Nobelpreis für Chemie erhalten hat. Wie wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, hat die schwedische Akademie gleichzeitig mit der Preisverleihung einen Preis ausgeschrieben für diejenige Person, die zweckdienliche Angaben über den gegenwärtigen Aufenthaltsort Otto Hahns machen kann. Bald hat das Rätselraten ein Ende. Am 3. Jänner 1946, exakt 6 Monate nach ihrer Ankunft in Farm Hall, werden die deutschen Wissenschaftler in ihre Heimat zurückgeflogen. Die Neue Zeit, eine Münchner Tageszeitung, meldet Otto Hahns Heimkehr. Der berühmte deutsche Atomforscher und Nobelpreisträger ist, wie hier soeben bekannt wird, nach Deutschland zurückgekehrt. Professor Hahn hat längere Zeit in England verbracht, wo er über die Fortschritte, die das nationalsozialistische Deutschland im Bau der Atombombe gemacht hatte, Bericht erstattete. Vor der Nobelpreisverleihung begegnen sich Lise und Otto zum ersten Mal wieder. Zusammen mit Journalisten und Freunden erwartet sie ihn auf dem Bahnhof in Stockholm. Die Presse berichtet von der Umarmung mit seiner weltberühmten Schülerin. Doch rasch verdüstert sich die Stimmung zwischen ihnen. Hahn verteidigt sich in seinem Tagebuch. Schließlich ist mir der Preis nur für Arbeiten zuerkannt worden, die ich allein oder mit meinem Kollegen Fritz Strassmann durchgeführt hatte. Und Lise Meitner ist für ihre Leistungen in den USA mehrfacher Ehrendoktor und sogar einmal Frau des Jahres geworden. Hahn lässt keine Gelegenheit aus, in der Presse Stimmung für seine Heimat, das wohl unglücklichste Land der Welt, zu machen. Es ist nicht vielen Menschen außerhalb von Deutschland klar, unter welchem Druck die meisten während der letzten 10 bis 12 Jahre gelebt haben. Er verdrängt die Vergangenheit mit aller Macht, obwohl er die Nazi wirklich immer gehasst und verachtet hat. Aber da er Deutschland wieder zu internationalem Ansehen bringen will und er weder ein starker Charakter noch ein nachdenklicher Mensch ist, leugnet er einfach das Geschehene. Du kannst gegen ein Terrorregime nichts ausrichten. Wie kann man einem ganzen Volk sein Verhalten während solcher Zeiten ständig vorwerfen? Ihr seht jetzt anscheinend nur die Leiden und Probleme in Deutschland. Ich hatte so sehr gehofft, die anständigen Wissenschaftler würden in einer offiziellen Erklärung von Nazi-Deutschland abrücken und den Wunsch zum Ausdruck bringen, gut zu machen, was gut zu machen ist. Hahns Verhalten kränkt sie auch persönlich. Da ich ein Teil der zu verdrängenden Vergangenheit bin, hat Hahn in keinem der Interviews, auch nicht, wo er über seine Lebensarbeit sprach, unsere langjährige Zusammenarbeit oder auch nur meinen Namen erwähnt. Hahn widerspricht ihrem Vorwurf. Er geht auch in seinem Nobelpreisvortrag auf Meitners Anteil bei der Deutung der Kernspaltung ein. Professor Meitner hatte schon zuerst als erster mit ihrem Neffen Frisch festgestellt, dass dieser Spaltung des Urans sehr große Energiemengen frei werden. Und so war jetzt der Weg zum ersten Mal gegeben. Das klang etwas nebenbei, was hauptsächlich daran lag, dass Hahn die physikalischen Grundlagen nicht wirklich versteht und sich an die Einzelheiten nicht richtig erinnerte. Was würdest du sagen, wenn du auch charakterisiert würdest als der langjährige Mitarbeiter von mir? Aber Lieschen. Als Nobelpreisträger hat Otto Hahn das Recht, 1946 einen Kandidaten vorzuschlagen. Er macht davon nicht zugunsten von Lise Meitner Gebrauch. Allerdings teilt er, heißt es, 10% seines Preisgeldes mit Strassmann und Meitner. Er ist ein Mensch mit vielen liebenswerten Eigenschaften. Nur fehlt ihm vielleicht eine gewisse Charakterstärke. We meet again. Don't know where. Don't know where. 2 Jahre nach dem Krieg erhält Lise Meitner ein Angebot der Universität Göttingen. Sie kann sich nicht entschließen, nach Deutschland zurückzukehren. Ich bin sehr unglücklich über diese Dinge. Ich liebe ja Deutschland, aber ich komme mir vor wie eine Mutter, deren Lieblingskind missraten ist. Die Deutschen haben alle Gräuel, die ihnen nicht persönlich widerfahren sind, völlig vergessen. Ich glaube, ich würde in dieser Atmosphäre nicht arbeiten können. Sie bleibt in Schweden, erhält eine Forschungsprofessur für Kernphysik und mehrere Gastprofessuren an amerikanischen Universitäten. 1948 nimmt sie die schwedische Staatsbürgerschaft an, weil sie die Erlaubnis bekommt, auch ihre österreichische zu behalten. Heimisch wird sie dennoch nicht. Man spricht immer eine fremde Sprache. Ich meine nicht die äußere Sprachformulierung, ich meine das Gedankliche. Die Karrieren der deutschen Atomforscher bleiben unbeschädigt. Werner Heisenberg beteiligt sich am Wiederaufbau wissenschaftlicher Forschung in Deutschland, wird Präsident des Deutschen Forschungsrats, Mitbegründer des Europäischen Rats für Kernforschung und ist Kritiker der Atomwaffenherstellung. Otto Hahn wird Leiter des Max-Planck-Instituts. Er setzt sich für Pazifismus und gegen nukleare Aufrüstung ein. Ich bin der Meinung, dass man die durch die Uranspaltung in den Bereich des Möglichen gebrachte Ausnutzung der Atomenergie wirklich nur humanitären Zwecken zugänglich machen sollte. Und das wollen wir doch alle hoffen. Und derselben Meinung sind, davon habe ich mich in Schweden, wo ich ja gerade herkomme, überzeugt, auch die Gelehrten praktisch der ganzen Welt. Karl Friedrich von Weizsäcker, der einst davon träumte, Hitler von einer vernünftigeren Politik zu überzeugen und wie Martin Heidegger auf einen besseren, utopischen Nationalsozialismus setzte, wendet sich der Philosophie und Friedensforschung zu. Diese große Atomrüstung des Westens ist auch für den Westen kein sicherer Schutz. Diese großen Bomben erfüllen ihren Zweck ja nur, wenn sie nie fallen. Denn man kann sie nur abwerfen, wenn man bereit ist, dabei selbst zugrunde zu gehen. Wenn man also ein Anliegen hat, das kleiner ist, für das man nicht zugrunde zu gehen wünscht, so kann man sie gar nicht benutzen. Umgekehrt, wenn jedermann weiß, dass sie nie fallen werden, so sind sie auch nutzlos. Sie sind also eine Gefährdung, ohne ein wirklicher Schutz zu sein. »1950 reist Lise Meitner zum ersten Mal wieder nach Wien. Wir melden uns aus dem Stadtbüro der skandinavischen Luftfahrtgesellschaft in Wien und erwarten hier eine weltberühmte Österreicherin. Es ist die Physikerin Frau Prof. Dr. Lise Meitner. Trotz ihrer 75 Jahre ist sie noch sehr rüstig und frisch. Und nun haben wir Gelegenheit, Frau Prof. Dr. Lise Meitner vor unserem Mikrofon zu begrüßen. Können Sie uns sagen, mit welchen Gefühlen, gnädige Frau, stehen Sie jetzt auf Heimatboden? Ich komme natürlich auch mit sehr großer Freude hierher, nicht wahr? Es war ein wunderbares Frühlingswetter. Es gab schon einige blühende Obstbäume. Zu meiner Überraschung hatte ich trotz vieler deprimierender Eindrücke ein ganz starkes Glücksgefühl. Wien ist so eng verbunden mit den geheimsten Winkeln meines Denkens und meiner Gefühle, die zu meiner Jugend gehören. In den Jahren darauf kommt sie immer wieder und verbringt ihre Urlaube in Tirol. Die österreichischen Berge sind ja meine wirkliche Heimat. Und überall seine eigene Sprache sprechen zu hören, war eine extra Freude. Nach den vielen Jahren im Exil leidet Lise Meitner unter dem Gefühl der Isolation. Sterben bedeutet nichts. Nicht zu leben ist schrecklich. Immer wieder macht sie depressive Phasen durch. Vielleicht sind ein inhaltsreiches und ein leichtes Leben komplementäre Begriffe. Zwar wird die deutsche Marie Curie, wie Albert Einstein sie nennt, im Laufe ihres wissenschaftlichen Lebens 49 Mal nominiert und erhält viele andere wichtige Auszeichnungen. 1955 sogar den Otto-Hahn-Preis, mit gemischten Gefühlen, wie sie gesteht. Der Nobelpreis bleibt ihr verwehrt. Auf der Tagung der Gesellschaft Deutscher Chemiker wurde Frau Professor Lise Meitner zusammen mit Professor Wieland der Otto-Hahn-Preis für Chemie und Physik verliehen. Frau Professor Meitner, sie emigrierte 1938 aus Deutschland, hat sich unschätzbare Verdienste auf dem Gebiet der Atomforschung erworben. Ein typisches Frauenschicksal, konstatiert dazu die Ostberliner Schriftstellerin Renate Feil. Ihre Arbeit ist gekrönt worden mit dem Nobelpreis für Otto Hahn. 1960 übersiedelt sie zu ihrem Neffen nach Cambridge. Sie bleibt weiter auf ihrem Spezialgebiet der Kernforschung tätig und publiziert bis ins hohe Lebensalter. Mit 77 Jahren gewöhnt sie sich das Rauchen ab. Erst nun im Alter beginnt die erste Absolventin des Physikstudiums an der Wiener Universität, Deutschlands erste Physikprofessorin, die ihr ganzes Leben mit Vorurteilen über Frauen in der Wissenschaft konfrontiert war, sich mit Feminismus zu beschäftigen. Natürlich hatte ich das eine oder andere über die Frauenfrage gelesen. Aber ich glaubte nicht, dass etwa ein Buch wie »Der physiologische Schwachsinn des Weibes« von Möbius ernst genommen und widerlegt werden musste. Später habe ich begriffen, wie irrtümlich diese meine Auffassung war und wie viel Dank speziell jede in einem geistigen Beruf tätige Frau den Frauen schuldig ist, die um die Gleichberechtigung gekämpft haben. Trotz aller Enttäuschungen wendet sich Lise Meitner nie von ihrem alten Freund und Kollegen ab. Lieschen und Hähnchen bleiben bis zu ihrem Lebensende verbunden. 1968 ist das Todesjahr von beiden. Er geht ihr 4 Monate voraus, aber man verschweigt ihr seinen Tod. 1994 wird ein Element nach ihr benannt, das Meitnerium. Operation Epsilon und die Mutter der Atombombe. Ein Hörstück von Susanne Ayub. Mit Petra Morsee als Lise Meitner und Nikolaus Kinski als Otto Hahn. Erzählerstimmen Eva Meyer und Roman Blumenschein. In weiteren Rollen Matthias Däuble, Bernhard Fellinger, Michael Köppel und Andreas Maurer. Dank an Nidra Bickham, Cheryl Eschbach, Robert Applebaum, Vachtan Kostaria-Servin und Jeffrey Howes. Tontechnik und Sounds Robert Pawlitzka. Regie Susanne Ayub. Redaktion Elisabeth Stratka. Eine Produktion der Feature-Abteilung des ORF 2025.